Kapitel 46. Tina sagt: Ich habe mit Kurt in den Bars und Kneipen von New York gesungen. Noch mehr Tränen in den Augen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Ein Blick aus dem Fenster. Ich kann jetzt gut singen. Dann sagt Tina: Ich möchte noch einen Portwein. Kapitel 47. Paula fragt: Wann kommt Kurt nach Hamburg? Tina: Ich werde Kurt niemals wiedersehen. Niemals. Paula ist erstaunt. Warum? Tina erklärt: Kurt trinkt viel Alkohol. Und er nimmt Drogen. Kokain. Er hat Probleme mit der Polizei. Kapitel 48. Tina macht eine lange Pause. Paula sagt: Trink noch etwas. Dann sagt Tina: Kurt kann auch sehr aggressiv sein. Mein Gott, sagt Paula. Hat er... Tina nickt. Ja, er hat. In der letzten Nacht. Meine Arme sind blau. Tina zeigt Paula ihre Arme. Da sind blaue Flecken. Paula ist total schockiert. Das ist schrecklich, ist Paulas Kommentar. Du darfst Kurt niemals wiedersehen. Kapitel 49. Am nächsten Morgen sitzen Tina und ihre Mutter in der Küche. Im Radio kommt das Requiem von Mozart. Die Mutter sagt: Ich habe einen Gin Tonic zu viel getrunken. Tina sagt: Ich habe 3 Portwein zu viel getrunken. Sie trinken Orangensaft und viel Kaffee. Sie essen nichts. Die Mutter fragt: Gibt es einen Mann in New York? Oder bist du frei für Sven? Tina sagt nichts. Kapitel 50. Der Vater kommt. Er fragt: Gibt es noch Kaffee? Wie geht es Sven? Tina sagt nichts. Der Vater sagt: Sven spielt sehr gut Tennis, nicht? Die Mutter fragt: Was willst du jetzt machen? Tina ist wütend. Sie sagt: Die Eltern wollen immer alles kontrollieren.